Fünftens, Zyklen. Booms und Busts. Jeder Boom endet im Crash. Anders gesagt, jedem Zusammenbruch geht ein Boom voraus. Deshalb ist nicht nur der Crash von Übel, sondern auch der Boom. Und der Boom findet seine Nahrung in zu viel an ohne Leistung erzeugtem Geld und im billigen Geld, dem Kredit. Genauer gesagt, im falschen Kredit. Was ist ein falscher Kredit? Lassen wir es Professor Hülsmann erklären in Smart Investor. Die meisten Leute sind in völlig verrückten Vorstellungen gefangen, wonach Banken Ressourcen durch die Vergabe von Krediten schaffen. Kredite schaffen aber keine Ressourcen. Kredite verteilen Kaufkraft um. Es geht um zwei und nur zwei Quellen für Kredite. Erstens aus der Ersparnisbildung. Vergangenes Geldeinkommen und damit Kaufkraft wird vom Kreditgeber an den Kreditnehmer übergeben. Zweitens aus der Geldproduktion. Banken können Kredite aus dem Nichts schaffen und weiterreichen. Dieser Vorgang schafft allerdings nur Kaufkraft im nominalen Sinn. Denn aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist nicht die Menge des Geldes entscheidend, sondern die reale Gütermenge. Der Bankkredit ex nihilo macht uns nicht reicher. Er verteilt Ressourcen bloß um. Der Bankkredit ist heute ein Instrument der wirtschaftlichen Verantwortungslosigkeit. Mit jeder Kreditvergabe einer Bank steigt die Geldmenge. Das bringt Inflationsgefahr, denn die Gütermenge steigt, wenn überhaupt, erst später und in geringerem Umfang. Falls die Kredite in fehlerhafte Investitionen gelenkt werden, steigt die Gütermenge überhaupt nicht. Oder es entstehen Güter, die nicht gebraucht werden. Wenn die Kreditmenge durch planwirtschaftlich gedrückte Niedrigzinsen steigt, fließt Geld in falsche, unwirtschaftliche Verwendung und verhindert Ersparnisse, die in gute Investitionsprojekte geflossen wären. Zinssenkungen, Kreditmengenwachstum, Inflation und Fehlinvestitionen bilden eine verhängnisvolle Spirale, die in Boomphasen, Blasen, mit anschließenden Zusammenbrüchen mündet. Allgemein werden Boomphasen gepriesen. Auch die Mainstream-Ökonomen halten die Expansion für gut und die Kontraktion für schlecht. Für die Ökonomen der österreichischen Schule hingegen hat der Boom einen schlechten Geruch, weil er die Ursache des auf unnatürliche Weise herbeigeführten Konjunkturzyklus ist und stets in desaströsen Crash endet. Außerdem hat er, anders als das normale Wachstum einer freien Wirtschaft, viele schädliche Wirkungen auf Körper, Geist und Seele der Menschen. Den Bust-Zusammenbruch schätzen die Austrians zwar nicht, weil er üble Folgen hat und ohne den künstlich erzeugten Boom erst gar nicht erfolgt wäre, aber sie halten ihn in einem System falscher Geldpolitik, das erst zu Booms und Busts führt, für den notwendigen und letztlich ohnehin unvermeidlichen Gesundungs- und Bereinigungsprozess. Ein Boom hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken. Ein Beispiel dafür. Mit den in der Geldschwemme steigenden Preisen ihrer Wohnhäuser haben die Amerikaner diese nicht mehr als Behausung gesehen, sondern als Anlage- und Reichtumsmaschine. Die Erstkäufe stiegen, ebenso die Zweit- und Drittkäufe von Wohnimmobilien. Immer mehr US-Bürger zogen in größere Wohnungen und Häuser oder bessere Gegenden um. Finanziert wurde das mit steigenden Hypothekenbelastungen. Erst mit Ausbruch der Hypothekenkrise und scharf sinkenden Preisen stellten die Leute fest, dass Häuser keine Anlagen sind, sondern Geldfallen. Kredite ohne Ersparnisse, auch Hypothekenkredite natürlich, sind die Rezeptur für finanzielle Katastrophen. Ehrlichen Kredit kann man nur aus echten Ersparnissen schaffen. Jeder andere Kredit aus heißer Luft der Banken und Zentralbanken erzwingt früher oder später Zwangssparen, entweder beim Kreditnehmer oder beim Kreditgeber oder bei beiden. Und Zwangssparen heißt hungern statt schlemmen, unter die Brücke ziehen statt wohnen, krank werden und sterben statt leben, Radfahren statt Auto, wandern im Heimatort statt Flug in die Karibik, bei Mama einziehen statt in die eigene Bude. Für das Vorziehen des Konsums zu Lasten der Zukunft haben die Spanier ein schönes Sprichwort. Brot für heute und Hunger für morgen. Zwar kann es auch in einem freien Markt mit echtem Geld zu ungewöhnlichen Bewertungsbooms kommen, aber nur für kurze Zeit. Und der nachfolgende Crash hat begrenzte Auswirkungen und belastet nicht das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem. Die regelmäßig wiederkehrenden Phasen übertriebener Aufschwünge und katastrophaler Zusammenbrüche der Gesamtwirtschaft eines Landes hingegen, der sogenannte Boom-Bust-Business-Cycle, entstehen nicht am Markt, sondern sind ein Kind der Geld- und Zinspolitik der Zentralbanken und des Staates. Man kann in grafischen Darstellungen, Charts, über die letzten 35 Jahre eindeutig den gegenläufigen Verlauf der Kurven von nominaler Sozialproduktentwicklung und realer Fed Fund Rates US-Zentralbankzins beobachten. Scharf fallende Realzinsen lösen also regelmäßig eine boomende Wirtschaft aus, die anschließend wieder steil nach unten driftet. Die Geldpolitik wurde nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems Teilgoldbindung, also ab 1971 fast vollständig in den Dienst der Konjunkturpolitik gestellt. Jede konjunkturelle Delle beantwortete man mit einer Ausweitung der Geldmenge. Heilende Kräfte in Form von Krisen wurden nicht mehr zugelassen, obwohl sie gerade im falschen Geldsystem notwendige Bereinigungen von Übertreibungen sind. Hierdurch wurden auch die spekulativen Übertreibungen, die in jedem Boom stattfinden, immer größer, sowohl was ihre Einzelausschläge betrifft, als auch ihr akkumuliertes Gesamtvolumen. Die verhinderten Bereinigungen haben sich nun in der aktuellen Weltdepression zu einem Gebirge aufgetürmt, dessen Einsturz das gesamte planwirtschaftliche Pumpsystem unter sich begräbt. Weil das Fiat-Money-System irrwitzig ist, kann eben auch die in diesem System betriebene Geldpolitik nur irrwitzig sein. Der US-Ökonom Bill Bonner hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit seinem Satz: Das Ausmaß einer Depression entspricht den staatlichen Anstrengungen, sie zu vermeiden. Im Zusammenwirken von betrügerischem Kreditsystem, also Bankkredit, der nicht durch reale Ersparnisse gedeckt ist, der also nicht von vergabebereiten Ausleihern kommt, sondern von Zentralbanken über künstlich gesenkte Zinsen, und betrügerischem Defizitspending, also Ausgeben von Schuldengeld, das andere Leute verzinsen und tilgen müssen, ist den Bürgern im letzten halben Jahrhundert eine Welt vorgegaukelt worden, die es nicht geben kann. Eine Welt, in welcher der schuldenfinanzierte Konsum die Leute angeblich reicher macht. Jedes Mal, wenn die Wirtschaft langsamer lief, veranlassten die politischen Zampanos die Leute, mehr von dem zu kaufen, was sie nicht brauchten, mit Geld, das sie nicht hatten. Aber jeder geborgte Dollar oder Euro muss eines Tages auf die eine oder andere unangenehme Weise zurückgezahlt werden. Und jedes Hinaufschweben auf Luftschlösser erweist sich irgendwann als Abstieg in die Hölle. Im Großen einer Volkswirtschaft spielt sich dabei dasselbe ab, wie man es im Kleinen bei der Abwrackprämie für alte Autos beobachten konnte. Die Stimulierungen können die tatsächlich gegebene Nachfrage nicht vergrößern, sondern nur zum Schaden der Zukunft vorziehen. Der Staat kann die Nachfrage des Privatsektors nicht erhöhen, eine höhere reale Nachfrage würde höhere Reallöhne erfordern, und die entstehen bestimmt nicht durch das Anwerfen der Gelddruckmaschine. So wie bei den Autos der Konsum mit den staatlichen Prämien nur schuldenfinanziert vorgelagert wurde, so hat man die Amerikaner jahrzehntelang dazu verleitet, ihren Konsum vorzuverlagern. Doch irgendwann ist das Spiel zu Ende und sie werden nun jahrzehntelang ihre zukünftigen Einnahmen dazu verwenden müssen, die Schulden abzutragen. Neben den astronomischen Schulden des Staates werden die Leute auch die Kosten ihres eigenen Schuldenrausches begleichen müssen. Im Jahr 1962 hatten die amerikanischen Haushalte 37% weniger Schulden als Einkommen. Im Jahr 2009 haben sie 39% mehr Schulden als Einkommen. Die Schulden des Privatsektors machen 174% des Sozialproduktes aus. Das Normale, nämlich innerhalb seiner Möglichkeiten zu leben, Geld zu sparen und Wünsche zu vertagen, bis man das Geld dazu hat, wurde zum Abnormalen erklärt und das Abnormale, den Konsumrausch mit immer mehr und noch mehr Schulden zu finanzieren, wurde als wünschenswerter Normalfall vorgestellt, auch von den Ökonomen. Es wurden sogar Gesetze verabschiedet, mit welchen die Hypothekenbanken, vor allem Fannie Mae und Freddie Mac, gezwungen wurden, Schuldnern ohne Prüfung ihrer Einkommensverhältnisse Kredite einzuräumen. Ein verantwortungsloses Spiel, das tragisch enden wird, weil, wie gesagt, jedem Boom der Bust folgt und dem ganz großen, jahrzehntelang betriebenen Boom irgendwann der ganz große Zusammenbruch und die Jahrzehnte währende Armut. Die Rolle des Zinses. Im Marktzins sind drei Komponenten gebündelt. Erstens der reine Zinssatz. Zweitens ein Kompensationsanteil für die Geldentwertungsrate. Kreditgeber fordern und Sparer erstreben einen höheren Zins, wenn sie für die Zukunft eine ins Gewicht fallende Entwertung des Geldes erwarten. Und drittens eine Risikoprämie, je nach bekannter oder geschätzter Bonität des Schuldners. Der reine Satz ist die wichtigste Komponente. Sie spiegelt die Zeitpräferenzen der am Marktgeschehen beteiligten Leute. Wer spart und somit auf sofortigen Konsum verzichtet, die Befriedigung seiner Wünsche und Bedürfnisse also auf die Zukunft verschiebt, der erwartet eine Belohnung dafür. Ein Entgelt, das von demjenigen zu zahlen ist, der nicht warten, sondern sofort konsumieren will, obwohl er das dafür notwendige Geld noch nicht hat. Die sogenannte Präferenzskala eines jeden Individuums, deren Gestalt der betreffenden Person mehr oder weniger bewusst ist und die bei einigen Positionen klar sein kann, bei anderen nur sehr vage und unscharf, spiegelt sowohl die aktuelle Dringlichkeit der Bedürfnisse und Wünsche der betreffenden Person als auch ihre Überlegungen und Erwartungen für die nähere und fernere Zukunft, ihre kurz- und längerfristigen Zielsetzungen, ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Einnahmen und Ausgaben und die Entwicklung der Preise, heute, morgen, in einem Jahr, im Alter und so weiter, sowie den Grad der Gewissheit oder Ungewissheit all dieser Komponenten wider. Hierbei spielt nicht nur die finanzielle, berufliche und familiäre Situation eine Rolle, sondern auch der Charakter der betreffenden Person, ihr Alter, ihre Herkunft und Erziehung, ihre Religion, ihr Geschlecht, ihr Gesundheitszustand, ihr Wohnort und Wohnland und vieles andere mehr. Es gibt beispielsweise Menschen, die mehr gegenwartsbezogen leben, leichtsinniger und konsumfreudiger sind als andere, die sich mehr um ihre Zukunft und die Perspektiven ihrer Kinder sorgen und so weiter. Im Extrem gibt es Leute, die alles verjuxen und übervorsichtige oder Geizkrägen, die jeden Cent zweimal umdrehen und sich gar nichts gönnen. Oder Optimisten, welche die Zukunft rosig sehen und Pessimisten, für welche die Zukunft nur Schrecken und böse Überraschungen zu bringen droht. Auch gibt es tüchtigere Zeitgenossen, die der eigenen Schaffens- und Ideenkraft mehr vertrauen als andere und weniger tüchtige, die sich nicht zutrauen, absehbare oder unabsehbare Risiken und Schwierigkeiten zu meistern. Die Aufzählung dessen, was auf die Präferenzskala einer Person Einfluss hat, ließe sich fast beliebig fortsetzen. Weil aber die Zeit die maßgebliche und alles entscheidende Rolle bei den genannten Haltungen und Erwartungen spiegelt, die Grundfrage also, in welchem Ausmaß schätze ich die Gegenwart bzw. den Gegenwartskonsum höher oder niedriger als die Zukunft bzw. den künftigen Konsum, reden die Ökonomen vorwiegend von der sogenannten Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenzen eines jeden Individuums können niemals in absoluten Zahlen gemessen werden, sondern allenfalls in eine gewisse Rangfolge, Präferenzskala, gebracht werden. Was ist dem Einzelnen jetzt oder für später wichtiger als etwas anderes? Was gibt er zugunsten von etwas anderem leichter oder schwerer auf? Welche Veränderungen seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse oder der Wünsche und Bedürfnisse seiner ihm nahestehenden Mitmenschen erwartet er im Zeitablauf und so weiter? Die Positionen auf einer individuellen Präferenzskala lassen sich also, soweit überhaupt möglich, nur in Relationen ausdrücken, in einem relativen Rang zueinander bringen, und zwar hauptsächlich unter Berücksichtigung des Faktors Zeit. Weil die Zeitpräferenzen also niemals in irgendeiner Maßeinheit gemessen werden können, lassen sie sich schon gar nicht interpersonell vergleichen oder gar addieren. Individuelle Präferenzen auf der Zeitskala und noch mehr die Präferenzskalen aller Leute entziehen sich jeder Möglichkeit einer mathematischen Darstellung oder Aggregierbarkeit. Man kann nur allgemein formulieren, eine Person habe eine höhere Zeitpräferenz als eine andere. Das heißt, sie schätze das heute, den Gegenwartskonsum im Vergleich zum Zukunftskonsum höher ein als eine andere Person. Je höher die Zeitpräferenz, desto mehr wird der gegenwärtige oder kurzfristige Konsum dem künftigen oder langfristigen Konsum vorgezogen. Weil nun aber der allgemeine Zustand der Wirtschaft, die politische Lage in einem Land, der Zustand der Eigentums- und Rechtssicherheit unter einer bestimmten Regierung, die Entwicklung der Preise und der Kaufkraft des Geldes sowie die Höhe des herrschenden Zinssatzes einen wesentlichen Einfluss auf die Zeitpräferenz einer jeden Person haben und somit auf die Zeitpräferenz aller Leute, können bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen die Zeitpräferenz bei ganzen Bevölkerungsgruppen oder gar bei der Gesamtbevölkerung eines Landes verändern. Ein niedriger Zinssatz zum Beispiel erhöht ganz generell die Verschuldungsbereitschaft vieler oder gar der meisten Menschen und er verringert die Sparneigung vieler oder der meisten oder aller Leute. Das heißt, ein niedriger Zinssatz erhöht die Zeitpräferenz einer Bevölkerung, steigert ihre Bereitschaft zum Gegenwartskonsum im Verhältnis zum Zukunftskonsum. Und weil ein beabsichtigter höherer Zukunftskonsum die Spar- und Investitionsneigung und die Spar- und Investitionsrate eines Landes erhöhen, und umgekehrt bedeutet eine allgemein höhere Zeitpräferenz, dass sich das Wachstums- und Wohlstandspotenzial des betreffenden Landes verringert oder gar ins Negative kehrt. Ein gegenüber dem Marktzins zu niedrig gesetzter, heruntermanipulierter Zinssatz kann zwar kurzfristig Booms auslösen, aber auf längere Sicht ein Volk verarmen lassen, weil es zu viel Schulden macht, zu wenig spart und somit auch zu wenig echtes Kapital bildet. Auf freien Märkten spiegeln sich die Präferenzen bezüglich der zeitlichen Aufteilung des Konsums sowie die Reaktion der Sparer, Investoren und Produzenten hierauf in den Zinssätzen. Und wo sich der jeweils richtige Zinssatz, der sogenannte natürliche Zins, dann einpendelt, kann nur der Markt herausfinden, niemand sonst. Auch kein noch so kluger Mensch und kein noch so geschultes Gremium, natürlich auch kein Zentralbankrat. Aber es geht den Zinsklempnern auch gar nicht darum, dem natürlichen Zins möglichst nahe zu kommen. Sie wollen die Zinssätze vielmehr künstlich festlegen, um sie damit in den Dienst ihrer politischen Ziele stellen zu können. Auch das kann niemals gut gehen. Bill Bonner hat es in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt gebracht mit dem Satz: Wir wissen, dass Preiskontrollen nicht funktionieren und dennoch erlauben wir Zentralbanken, den allerwichtigsten Preis in der Wirtschaft zu manipulieren, den Preis des Geldes. Falsche, künstlich manipulierte Zinssätze setzen falsche Signale für Produzenten und Konsumenten. Sie verursachen Fehlinvestitionen, Fehlentscheidungen und Fehlanpassungen und sie erzeugen überschießende Kreditnachfrage. Somit ist es auch kein Wunder, dass nach mehr als einem Jahrzehnt künstlich niedergeknüppelter Zinsen in den USA die Schulden der Privaten, der Unternehmen und des Staates in Billionensphären getrieben wurden. Kreditexpansionen dieser Art, die nicht durch echte Ersparnisse und ordinäre Kapitalbildung hinterlegt sind, erzeugen illusionäre Gewinne und aufgeblähte Vermögenspreise. Die Leute glauben, sie seien reicher, als sie in Wirklichkeit sind. weil die Aktien- und Immobilienpreise permanent steigen, oft auch die Löhne und die Einkommen der Finanzmanager. Die Leute kaufen sich Wohnungen und Häuser, welche die wahre Leistungskraft ihrer Einkommen bei weitem übersteigen und leisten sich Luxusgüter, Reisen, Autos und Wohngegenden, deren Kosten sie auf Dauer nicht tragen können. In Wirklichkeit und im Hintergrund des Geschehens findet Substanzverzehr statt, der irgendwann im Bankrott enden muss. Man bedenke, dass der jeweils herrschende Zinssatz nicht nur dann sinkt, wenn die Geldpolitik ihn absichtlich herunterschleust, sondern dass er auch eine sinkende Tendenz durch die schiere Tatsache hat, dass Zentralbank und Fractional Reserve Banking die Geldmenge beliebig vermehren können. Die fast beliebige Steigerbarkeit des Angebots eines Gutes bewirkt, dass sein Preis tendenziell gegen Null strebt. Das gilt auch dann, wenn das Gut Kredit heißt. Was alles noch schlimmer gemacht hat, ist die Tatsache, dass die Zinssätze nicht nur nominell niedrig gesetzt wurden, sondern dass sie über mindestens ein Jahrzehnt sogar real negativ waren. Der echte oder reale Zins kann auch bei hohen Nominalzinsen negativ sein. Entscheidend ist ja nicht der nominale Zins, der die Preisinflation vernachlässigt, sondern der tatsächliche, reale Zins, der sich ergibt, wenn man ihn um die herrschende Preisinflation bereinigt. Beträgt die Teuerung zum Beispiel 10% und der vorherrschende Zinssatz steht bei 4%, dann beläuft sich der Realzins auf minus 6%. Das heißt, wer sich Geld leiht, zahlt nicht nur nichts, sondern hat am Jahresende sogar einen Gewinn gemacht, weil seine Schuldenlast via Kaufkraftverlust der Währung um 6% abgenommen hat. Verschuldung ist zum Geschäft geworden. Das Ergebnis, nämlich die gigantische Verschuldungskrise der Weltgeschichte, konnte und kann nicht ausbleiben. Und die Bombeneinschläge in den Bank- und Unternehmensbilanzen, bei den Hypothekenschuldnern und Gläubigern auch nicht. Und das Wuchern der Finanzindustrie zu einer alle anderen Industriebereiche weit in den Schatten stellenden Eiterbeule ebenfalls nicht. Wie wenig die Mainstream-Ökonomen von der Bedeutung des Zinses verstehen, kann man bei einem Star der Zunft beobachten. Beim Harvard-Professor und Ex-Berater des früheren Präsidenten George Bush namens Greg Moncrief. In einem Artikel in der New York Times vom April 2009 forderte er die Fed auf, für künftige Inflation zu sorgen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Für ihn und die meisten seiner Kollegen sind Rezession fast ausschließlich das Ergebnis mangelnder Nachfrage nach Gütern und Diensten. Und diesen Mangel, meinen sie, kann die Fed beheben, indem sie den Zinssatz senkt. Niedrige Zinsen veranlassen dann die Haushalte, mehr zu borgen und auszugeben. Die Promi-Riegen der akademischen Wirtschaftsklempner sehen die Funktion des Zinses fast ausschließlich in seiner Eigenschaft als Konsumanreger. Seine unverzichtbare Bedeutung als Signal und Entscheidungshilfe für Investoren und Produzenten sowie seine Funktion als Koordinator, der die Konsumpräferenzen in einer Volkswirtschaft auf der Zeitachse mit der Kapital- und Produktionsstruktur zur Übereinstimmung bringt, wird fast vollständig ausgeblendet. Genau diese Funktion aber steht bei den analytischen Betrachtungen der Ökonomen der österreichischen Schule im Vordergrund. Und genau deshalb konnten diese Denker als einzige unter den professionellen Ökonomen des weiten Erdenrunds die derzeitige Weltdepression präzise vorhersagen. Einer der größten Väter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, Ludwig von Mises, hatte auch mitten im Boom der 1920er Jahre vor der kommenden großen Depression gewarnt, als einsamer Mahner unter den Ökonomen weltweit. Genau besehen ist der Zins der wichtigste aller ökonomischen Indikatoren, denn die Lebenszeit ist die kostbarste Ressource des Menschen und das bedeutendste ökonomische Phänomen im menschlichen Leben ist die Knappheit. Der echte Marktzins nun stellt den entscheidenden Verbindungsfaktor zwischen Lebenszeit und Knappheit dar. Er beeinflusst unsere Zeitpräferenz, unsere Entscheidungen, ob, wann, wie viel, wie und wofür wir sparen oder konsumieren, ob und wie hoch wir uns verschulden. Und er beeinflusst wesentlich die Entscheidungen der Unternehmen, wo, in was, wann und wie viel sie investieren, was wiederum gravierende Auswirkungen auf unser Arbeitsleben, auf die Löhne, die Art und Preise der Güter hat. Es ist ein dramatischer Eingriff ins Leben der Menschen, wenn diese Sätze politisch und geldpolitisch manipuliert werden. Mit ihnen zu spielen und sie als politische Werkzeuge einzusetzen, ja damit Inflation zu erzeugen und Währungszerfall sowie Booms und Busts und verheerende Krisen heraufzubeschwören, ist ein Verbrechen am Menschen und an der Menschheit. Zinsmanipulation ist ein zerstörerischer Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Österreichische Zyklustheorie. Die Konjunkturtheorie der österreichischen Schule, im englischsprachigen Raum Austrian Business Cycle Theory genannt, unterscheidet sich wesentlich von allen anderen diesbezüglichen Theorien der Nationalökonomie. Die meisten anderen Modelle versuchen, mit vorwiegend mathematischen Methoden die quantitativen Veränderungen bestimmter Aggregatsgrößen wie die des Preisniveaus, des nationalen Beschäftigungsstandes oder der gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung etc. zu erfassen und vorherzusagen. Booms werden als Folgen externer Schocks gesehen, wie beispielsweise technische Neuerungen. Das Geld spielt so gut wie keine Rolle und wenn, dann nur als gegebene Aggregatgröße. Mikroökonomische und makroökonomische Vorgänge miteinander in Verbindung zu bringen, wird dabei gar nicht erst versucht. Die Methode und der Blickwinkel der Austrians sind völlig anderer Natur. Die Grundlage der österreichischen Zyklentheorie hat Ludwig von Mises geschaffen, basierend auch auf vorangegangenen Erkenntnissen von Karl Menger und Eugen von Böhm-Bawerk. Ausgebaut wurde sie danach hauptsächlich von Friedrich August von Hayek sowie wiederum von Mises selbst. Ludwig von Mises war in der zweiten Auflage 1924 seines Buches »Theorie des Geldes und der Umlaufmittel« die hohe intellektuelle Leistung gelungen, Geldtheorie und Mikrotheorie zu integrieren, das heißt, die Geldtheorie auf den individualistischen Bausteinen der allgemeinen ökonomischen Analyse aufzubauen. Die meisten Theorien anderer Ökonomen über die Wirkungen der Geldvermehrung beschränken sich auf die Effekte des Geldangebotes, auf die Nachfrage, die Beschäftigung und das Wachstum in einer Volkswirtschaft. Die von Mises und Hayek entwickelte österreichische Theorie jedoch richtet ihr Augenmerk auf die Art und Weise, wie das Geld in die Wirtschaft eintritt und wie das die relativen Preise der Güter und Dienste beeinflusst, sowie die Investitionen in verschiedenen Sektoren und Stadien. Was bei anderen Ökonomen einfach als Kapital bezeichnet wird, wurde von Hayek in seine Strukturen zerlegt. Kapitalgüter sind ja sehr verschiedenartig, da sie in ganz unterschiedlichen Produktionsprozessen und in verschiedenen Abschnitten der jeweiligen Produktionsprozesse eingesetzt werden. Mit fortschreitender Produktion werden die Kapitalgüter immer spezifischer auf die einzelnen Produktionsstufen ausgerichtet. Es gibt wechselseitige Beziehungen zwischen der Veränderung der Kapitalstruktur einer Volkswirtschaft und den Veränderungen der Gesamtproduktion und der Beschäftigung. Weil das Produzieren Zeit erfordert, müssen knappe Produktionsfaktoren bereits zu Zeitpunkten eingesetzt werden, bei denen man noch gar nicht weiß, wie die Nachfrage nach dem irgendwann fertigen Endprodukt sein wird und welchen Preis dann die Käufer zu zahlen bereit sein werden. Das Hauptproblem in einer modernen Volkswirtschaft ist deshalb die zeitliche Koordination zwischen Produktion und Konsum. Genauer, die Lösung der Frage, wie kann der unterschiedliche Einsatz ökonomischer Ressourcen in der Konsumgüterproduktion und in der Kapitalgüterproduktion in Einklang gebracht werden mit den Präferenzmustern und Zeitpräferenzen der Konsumenten für unzählige verschiedene Güter und Leistungen? Diese ungeheuer komplexen Abläufe auf der Zeitachse lassen ahnen, wie entscheidend die Faktoren Zins, Geld und Kredit bei diesen Koordinationsprozessen sind. Zinsen und Preise übernehmen hierbei die wichtigsten Signalfunktionen für die Entscheidungen aller Beteiligten. Künstlich verfälschte Zinsen und inflationär aufgeblähte Geld- und Kreditmengen lenken alle in falsche Richtungen. Die Sparer und die Investoren, die Produzenten und die Konsumenten. Die Verzerrung der intertemporalen Struktur der Produktion spielt bei solchen Fehlentwicklungen die größte Rolle. Die künstliche Senkung der Zinsrate durch die Geldpolitik und die damit ausgelöste Kreditexpansion lenkt Ressourcen in kapitalintensivere Prozesse und in neue Produktionsprojekte. Damit werden die Produktionsperioden verlängert. Wegen des verfälschten Zinssignals stimmen diese Produktionsstrukturen nicht mit den wahren Zeitpräferenzen der Konsumenten überein und stellen sich irgendwann als Fehlinvestitionen heraus. Der vom zusätzlichen Geld ausgelöste Boom kann keinen dauerhaften Bestand haben. Irgendwann werden die Marktteilnehmer feststellen, dass keineswegs so viele Ersparnisse bereitstehen, wie die niedrigen Zinsen signalisiert haben. Die Fehlinvestitionen müssen liquidiert werden und der Boom endet im Bust, im Niedergang und Zusammenbruch. Wichtig ist die Feststellung, dass die Austrians nichts von den üblichen Theorien halten, bei denen die Zyklen, starke Auf- und Abwärtsbewegungen, als naturgegeben aufgefasst werden, also so, als seien sie der Marktwirtschaft oder dem Kapitalismus immanent. Dass Konjunkturzyklen mit einer gewissen Regelmäßigkeit aus dem System heraus auftreten, halten sie für einen Aberglauben. So auch vielfach die sogenannten Kontraktivzyklen. Der österreichische Ökonom Rahim Taxigadegan schreibt trefflich vom Kontradiv-Mythos. Große zyklische Bewegungen in der Welt der Wirtschaft und Finanzen sind für die Austrians immer von Regierungen und von Zentralbanken ausgelöst. Der Boom wird durch geldpolitische und fiskalische Maßnahmen induziert und bei den nachfolgenden Abwärtsspiralen oder Crash handelt es sich um Bereinigungskrisen, mit denen die Marktkräfte die Folgen und Verwerfungen eben jener falschen politischen und/oder fiskalischen Maßnahmen wieder beseitigen wollen. Die jeweilige Krise, Rezession oder Depression wird nur verlängert und verschlimmert, wenn die planwirtschaftlich agierende Notenbank sie mit denselben Mitteln bekämpfen will, mit denen sie das Desaster herbeigeführt hat, nämlich mit noch mehr niedrigeren Zinsen und einem noch größeren Angebot von Geld und Kredit. Damit wird die Korrektur von Disproportion in der Produktionsstruktur verhindert und weitere, noch größere Ungleichgewichte hinzugefügt. Kurzfristig kann damit eine Depression verhindert werden, aber um den hohen Preis einer später noch wesentlich tieferen und/oder längeren Depression. Es ist völlig abwegig, die Booms und Busts dem Kapitalismus und seinen Machern zuzuschreiben, den Unternehmern und Banken, den Spekulanten und gierigen Anlegern. Natürlich kommt es regelmäßig und in der jetzigen Krise besonders massiv zu Fehlverhalten dieser Leute, zu Leichtsinn, Betrug, Maßlosigkeit, mangelnder Vorsicht und so weiter. Aber nicht alle Leute werden plötzlich ohne Grund verrückt. Dahinter stecken stets Fehlsignale und falsche Anreize, die der Politik und ihren geldpolitischen Institutionen entstammen. Besonders die Manipulation des Zinssatzes stellt sich immer wieder als Übeltäter heraus. Wie bei allen Gütern, so bestimmen Angebot und Nachfrage auch beim Borgen und Verleihen von Geld den Preis. Wenn die Leute mehr sparen, so steigt das Angebot an Leihkapital und sinken die Zinssätze. Unternehmen reagieren darauf, indem sie in den Aufbau und Ausbau von Produktionskapazitäten für zukünftige Güter investieren. Damit sinken die Kapazitäten für Gegenwartsgüter, nicht unbedingt in absoluten Messzahlen, aber auf jeden Fall in Relation zu den vermehrten Kapazitäten für Zukunftsgüter. Das Mehrsparen mit der Folge sinkender Zinssätze weist auf Seiten der Sparer auf ein geringeres Bedürfnis an Gegenwartskonsum hin. Hätten die Leute umgekehrt einen hohen Bedarf an Gegenwartsgütern, so würden sie weniger sparen und es damit für Unternehmen teurer machen, in langfristige Projekte zu investieren. Auf diese Weise koordiniert der Zinssatz die Produktion über die Zeitachse hinweg und bringt die verschiedenen Marktkräfte in Harmonie zueinander. Aber der Zinssatz kann diese überaus wichtige Funktion nur erfüllen, wenn er sich frei bewegen und frei auf die Veränderungen von Angebot und Nachfrage reagieren kann. Wird der Zinssatz jedoch politisch manipuliert, so entstehen massive Fehlanreize und Diskoordinationen. Insbesondere gilt das für den Fall, dass die Zentralbank den Leitzins unter dem natürlichen Zins festsetzt. Unternehmen beginnen zu expandieren, als hätten die Konsumenten ihre Ersparnisse vermehrt, während sie in Wirklichkeit ihre Sparleistung wegen der niedrigen Zinsen verringert haben. Firmen, die dauerhafte Güter produzieren, wie Möbel, Autos und Häuser, sehen sich mit einem boomenden Markt konfrontiert, weil diese Sektoren besonders positiv auf niedrige Zinsen reagieren. Andere Branchen wiederum müssen nicht schrumpfen, weil sie sich mit billigen Krediten länger über Wasser halten können, als es beim natürlichen Zins möglich wäre. Dieser Boom kann aber nicht lange dauerhaft sein, obwohl die illusionären Vorgänge einige Jahre lang ablaufen können, weil die moderne Wirtschaft so komplex ist. Im Hintergrund läuft jedoch permanent eine verdeckte Kapitalvernichtung. Friedrich August von Hayek spricht in diesem Zusammenhang von der perversen Angebotselastizität des Kreditsystems als Krisenursache. Was ist damit gemeint? Wenn der Zinssatz das Sparen und das Investieren ins Gleichgewicht bringen soll, muss er bei höherer Investitionstätigkeit steigen, damit zusätzliches Sparen angeregt wird und problematische Investitionsprojekte aufgegeben werden. Befriedigt aber das Bankensystem die zusätzliche Nachfrage nach Krediten, ohne den Zins anzuheben, so schlagen die Investoren Produktionsumwege ein, die zu lang und nicht rentabel sind. Die Aktienmärkte hausieren und die Grundstücks- und Immobilienpreise steigen. Sobald die Inflationsgefahr zu groß wird und die Zentralbank die Zinsen erhöht oder wenn die gestiegenen Risiken zu verminderten Bankausleihungen führen, wird eine Krise ausgelöst. Die Fehlinvestitionen scheitern und es kommt zu Zusammenbrüchen von Unternehmen und Banken. Je später die Blase platzt, weil die Politik mit neuem Geld und neuer Liquidität gegensteuert, desto steiler wird der Absturz. Man beachte, dass es sich bei der Austrian Business Cycle Theorie nicht um eine Überinvestitionstheorie handelt, sondern um eine Theorie der Fehl- oder Falschinvestitionen. Freie, nicht manipulierte Märkte sind gnadenlos effizient, was unter anderem bedeutet, dass Unternehmer keine Investitionspläne mit Risikomerkmalen angehen, die nicht im Einklang mit den Präferenzen der Sparer und Konsumenten stehen. Im Marktgleichgewicht werden alle profitablen Gelegenheiten wahrgenommen und kein potenziell gewinnträchtiges Projekt bleibt unausgeführt. Eine der übelsten Folgen der Kreditexpansion ist es, dass viele Projekte, die vorher unausgeführt geblieben wären, nun in Angriff genommen werden, weil die künstlich gesenkten Zinssätze den Kapitalmärkten falsche Signale senden. Die Fehlentwicklungen werden noch verstärkt durch die Tatsache, dass die Sparer bei Niedrigzinsen ihre Anlagegelder vermehrt aus dem Kapitalmarkt zurückziehen. Das bewirkt, dass Investitionen, die vorher profitabel waren, nun ebenfalls zu verlustträchtigen Fehlinvestitionen werden und revidiert werden müssen, oft durch Konkurs oder Produktionsstilllegungen mit großen Entlassungswellen. Anzumerken wäre noch, wie an anderer Stelle bereits geschehen, dass geldpolitisch manipulierte Zinssätze viel niedriger sein können, als sie den Anschein erwecken, nämlich dann, wenn die herrschende Preisinflation den Realzins weit unter den Nominalzins sinken lässt. Das Dumme am Realzins ist ja, dass man ihn nicht sehen kann, sondern allenfalls berechnen, was jedoch bei den massiv geschönten offiziellen Inflationszahlen selbst Fachleuten immer schwerer fällt. Der Markt jedoch mit seinen feinen Fühlern reagiert auf Fakten, auch wenn sie verborgen sind. Also reagiert er früher oder später auch auf den echten, realen Zins, der bei herrschender Inflation wesentlich tiefer liegt, als ein noch so niedriger Nominalzins vermuten lässt. Die Mainstream-Ökonomen und besonders die Keynesianer mit ihrer Fokussierung auf die mangelnde Nachfrage negieren all diese Zusammenhänge oder wollen sie nicht sehen. Deshalb interpretieren sie auch bis zum heutigen Tag die Ursachen der großen Depression der 1930er Jahre völlig falsch, was wiederum zu falschen Empfehlungen an die Politik in der aktuellen Weltkrise führt. Seit 70 Jahren verbreiten die meisten Ökonomen die irrige Meinung, die Reaktion des Fed auf den Krisenausbruch ab 1929 sei falsch oder zu lasch gewesen. Sie übersehen damit, dass es auf die Politik des Federal Reserve Systems vor der Krise ankommt. Gary North hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass die relativ stabilen Preise in den Jahren von 1926 bis 1929 nicht bedeuten, dass in dieser Zeit kein Boom stattgefunden hätte. Auch bei nicht steigenden Preisen können Kreditschübe in Fractional Reserve Banken und Zentralbankensystemen bewirken, dass Fehlinvestitionen von Kapital erfolgen und eine Art verborgenen Boom erzeugen. So lag denn Ludwig von Mises völlig richtig und hat als einziger Ökonom der damaligen Zeit den Crash vorhergesehen mit seiner Diagnose, dass die Ursache der großen Depression der 30er Jahre die Geldpolitik des Fed war, und zwar nicht nachdem die Depression begonnen hatte, sondern vorher. Depression ist in einer Marktwirtschaft die Reaktion auf vorangegangene Sünden, bedeutet also Rückanpassung der Güterpreise an die tatsächlichen Konsumentenpräferenzen zwischen Gegenwarts- und Zukunftsgütern. Deshalb führt genau besehen nicht die Depression als Sekundärphänomen zur Verarmung der Menschen, sondern der Boom als Primärursache. Ohne den Boom und die zwangsläufig folgende Korrektur durch Rezession oder Depression wären die Leute nicht ärmer geworden. Nicht der freie Markt mit seinen Korrekturkräften ist die originäre Ursache der wirtschaftlichen Kontraktion, sondern das vom Staat direkt oder indirekt betriebene Fiat Money und Zentralbankwesen, das überhaupt erst ungesunde und unhaltbare Übertreibungen erzeugt. Der von der Geld- und Fiskalpolitik angeheizte Boom und die damit erzeugte Inflation sind Quelle und Voraussetzung der späteren Zusammenbrüche. Und Crash, Deflation und Krise bilden die unvermeidliche und schmerzhafte, aber heilsame Kur, mit welcher die strukturellen Verwerfungen des Booms beseitigt werden. Deshalb sind sich die Ökonomen der österreichischen Schule auch darin einig, dass die Wurzel der schweren Erkrankungen das Fiat-Money-System mit seinem Zentralbankensystem bekämpft werden sollte und nicht die Symptome der Rekonvaleszenz. Schon als der Bernanke-Vorgänger Alan Greenspan den Leitzins in einer beispiellosen Abwärtskaskade gegen Null fuhr und damit die Konsumquote in den USA auf einen ebenso aberwitzigen Rekord von 70% lenkte, wie die Sparquote auf einen historischen Minusrekord von nahe Null, hat der brillante Austrian Hans F. Senholz 2003 geschrieben: Sinkende Preise erfordern keine gegensteuernden Zentralbankmanöver. Ein gegebener Geldstock, ob groß oder klein, ist immer hinreichend für die laufenden Tauschprozesse. Die Vorstellung, dass ein wachsendes Geldvolumen wirtschaftlich und gesellschaftlich wohltätig und wünschenswert wäre, ist einer der größten Irrtümer unserer Zeit. Dieser Irrtum hält sich seit Jahrhunderten. Er hat zahllose Währungen ruiniert, unbeschreibliches Leid über die Völker gebracht und gesellschaftliche und politische Umbrüche erzeugt. Und doch wird der Irrsinn immer weiter betrieben.